Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filmexe-Podcasts. Wir sind seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr das erste Mal wieder zu viert vorm Mikrofon. Neben mir sitzen Niklas, Stefan und Tim. Servus. Hallo. Hallo. Und wir haben uns das ziemlich große Thema Biopics vorgenommen und werden einfach mal schauen, welche uns da einfallen, die wir so besonders nennenswert finden. Hoffen, dass wir nicht die wichtigsten vergessen. Okay, wer fängt an in der Runde jetzt? Wer Hat droppt einer die direkt ersten? irgendwas parat? Naja, also ich hab sofort halt Jobs im Kopf, ne? Ah ja, Und ja, halt sehr gut. Den Ja auch hatte ich nicht mal. mehr im Kopf, Ja, ist er aber nicht Steve Jobs? der ist Steve Jobs, ja. Obwohl, wie heißt der Es gibt Jobs? Ich zwei. weiß. Einer ist. Ich weiß, einer ist Jobs und einer ist Steve Jobs. Ich Genau. glaube, Steve Jobs ist der von Danny Boyle. Ich glaube, Jobs Ja. ist der mit Ashton Kutcher, der Mhm. Grausige. Aber ich meine den von Danny Boyle, Ja. Steve Jobs, aus dem letzten Jahr. Ja. Genau. Ja, Das war, der. glaube ich, einer der besten Biopics, die ich überhaupt jemals gesehen habe, glaube ich, Ja, tatsächlich. unterschreibe ich so, ja. Also, gesamtpaketmäßig, nicht nur wegen ein paar Aspekten, sondern der war durch und durch grandios. Denn, Gott, was gibt's denn da noch? Mir fällt aus irgendeinem Grund ist halt einfach noch Ali ein, mit halt Will Smith von Michael Mann, glaube ich, war der Regie geführt. Ich bin mir aber nicht sicher, also da will ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Aber der war so, ja, mittelmäßig, jetzt auch nicht, also vielleicht so eine 6 von 10 Ja. Wir mehr. können dann gleich, während wir diese Liste hier zusammenstellen, Anführungszeichen Liste, schon mal dann uns überlegen, welche wir so besonders weiter empfehlenswert finden. Und Jobs. am Ende können wir so eine Top 5 vielleicht auch noch aufstellen. Weiß gar Okay, nicht, ob Jobs ich fünf gesehen habe, fünf Biopics. Jobs ist sehr weit oben. Ich weiß, du hast vor ein paar Monaten einen Biopic gesehen, im Kino sogar, Stefan, zufällig. Ach Und so, The zwar waren wir Walk, da oder? nicht. Hm? Meinst du The Walk? Ganz genau. Ja. Das war doch der mit der Krise, war das der? Nein, Der Börse? ich weiß, was du Nee. meinst. Das ist The Big Short. Ja, Big stimmt. Short, Aber genau. ist es auch ein Biopic? Nee, nicht wirklich. Also Ja, ist ja weitestgehend. Da müssen wir Bruder jetzt auf über also was mir jetzt noch spontan einfällt, den ich sofort weiterempfehlen würde, wäre Ja. 127 Hours. Das ist ja wohl ein Biopic. Ja, das ist ein Biopic. Oder? Und Wolf of Wall Street. Ja, Sehr wir schön. gehen jetzt so Ja. schnell durch, ich weiß nicht. Ja, Wollen wir irgendwie ein bisschen was dazu sagen, so? Oder? ich kann ja dann was zu The Walk sagen, wenn Genau. du schon damit angefangen hast. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, über wen das geht. Halt diesen französischen Künstler, der sich zur Aufgabe gemacht hat, bei berühmten Bauwerken Seil zu spannen, darüber zu laufen. Ist er so, Ich oder? weiß, Ja, ach, keine Ahnung, bin ich halt ins Kino gegangen, hab gesehen, jetzt dumm. scheiße, jetzt kommt The Walk. War kurz davor zu gehen, aber der ist eigentlich echt gut. Ist halt von, heißt der Robert Robert Zemeckis? Zemeckis, ja. Ja. Und ist halt, ja, keine Ahnung, ist halt solide, würde ich sagen. Also, ich habe ja damals eine Kritik drüber geschrieben, wo ich überrascht war, wie gut mir der gefallen hat. Ja, und. Ja, am Ende lohnt sich halt schon die 3D-Effekte, wenn er da übers Seil läuft. Ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, wo ich echt der Meinung war, dass das 3D ein richtiges Plus war bei dem Film. Ja. Ja. Wobei, also ich habe auch oft gehört, da wird einem schlecht am Ende. Das fand ich Ja, ich jetzt habe nicht. auch gehört, dass viele den Film verlassen haben. Ja, aber das kann ich Also. jetzt nicht so nachvollziehen. Aber vielleicht ist es ja so. Du hast jetzt gerade nach Wolf of Wall Street reingeworfen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Dass das Ein guter mit Film. das Beste war, was DiCaprio hier abgeliefert hat. War der nicht auch in unserem DiCaprio-Podcast weit Mhm. oben? Genau, da haben wir richtig Punkte vergeben, glaube ich. Ja. Wenn ich mich erinnere, genau, dann Ich war. glaube, gut, man könnte jetzt mal darüber diskutieren, wo er denn gerankt ist bei euch in der Martin Scorsese-Liste. Denke auf 1. Auf 1? Ja. Also ich habe den Über immer. Sachen wie Departed Ja. und Goodfellas und Taxi Driver und Ja. über dem allen Ja. rankst du Wolf of Wall Street? Ja. Alter Schwede. Okay. Ich habe den immer noch nicht gesehen. Jetzt Sehr was? Wolf of Wall gut. Street? Ja. Ach so. Ich habe zwar diese gebrannte Die DVD gekauft, auf dem ja. Puh. Polenmarkt, aber. Du meinst, du hast diese gekaufte DVD, diese absolut originale, die hast du Ja, er hat Ja, sie tatsächlich gut. gekauft. Original sei mal hingestellt. Okay. Steht zwar drauf. Okay. Mit ausgedrucktem Cover. Nicht schlecht. Wie kostet sowas? Hat viel zu viel gekostet. 12 Euro oder das war einfach. Na, naja, 6. Gut, hier ist 6 Euro. Okay, was? 6 Euro. Ein Stream, den jemand auf dem Handy gepackt hat. Also, ich dachte auch, es wäre bessere Qualität. Es war noch bevor er im Kino war. Ja, oder gerade. Oder gerade, als er im Kino war. Okay, aber wir sind uns ja alle einig, dass der Film irgendwie gut ist. Ja. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, habt ihr alle Rush gesehen? Nee. Den Formel 1 Film? Nee. Alle nicht? Nee. Alter Schwede. Das ist der eine Film, den ich bitte nennen will als Biopic, wenn ihn noch keiner irgendwie gesehen hat, dass den sich jeder angucken soll. Okay. Und jeder, der das hört, soll sich bitte Rush angucken. Das ist ein so super guter Film. Gut. Man muss auch nicht Formel 1 Fan sein, um den Film zu mögen oder sowas. Es ist einfach wirklich ein ganz charaktergetriebener Film. Also super Ding, super. Ich glaube, ich habe den bestimmt 8-mal geguckt oder sowas. Okay. Ja. Okay, mir fällt jetzt noch ein, wenn wir bei DiCaprio sind, J. Edgar. Der Scheiße. Ja, den habe ich auch nicht gesehen, habe ich seit Jahren im Blu-ray-Regal stehen. Das ist, ich glaube, das ist wirklich einer der großen Schandflecken von Clint Eastwoods Regiekarriere, J. Edgar. Das war echt ein Schuss in den Ofen. Ich habe den zufällig auch im Fall Gottverdammten Flugzeug gesehen, als ich hingeflogen bin. Ah, okay. Der war wirklich nichts. Der war wirklich ich habe den auch immer noch nicht gesehen, aber auch weil ich gedacht habe, ach nee, dann enttäuscht er mich und dann warum? Der geht ja ewig lang. Genau. Das ist. Wie lange geht der denn? Ist das nicht so eine normale Überlänge, so 2,20? Ja, überlang für einen Film, wo es um FBI-Chef geht. Gut, beim anderen geht es um einen Börsentypen und der dauert 3 Stunden. Also. Ja, aber da stelle ich, also, ja, aber wenn ich zu Hause bin und sehe, auch soll ich jetzt nicht wieder Edgar gucken, dann drehe ich den um und sehe 2,5 Stunden, denke ich mir, nee, ich gucke lieber die Reise im völlig verrückten Flugzeug. Alles klar. Was mir jetzt gerade noch eingefällt, ich glaube, den haben zumindest 2 in der Runde gesehen, American Sniper. Ja. Weil es auch Eastwood ist. Genau, deswegen habe ich ihn mir auch angeschaut. Ja. Fand ich ziemlich gut. Ich fand ihn auch gut, ja. Ich fand ihn teilweise so 6 Oscar-Nominierungen hätten jetzt nicht sein müssen. Ja. Also das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Aber der Film hatte eindeutige Stärken und Bradley Cooper war auch eindeutig gespielt, war Stärke, keine Frage. Okay. Ist einer der auf jeden Fall sehr guten Kriegsfilme, die in den letzten 15 Jahren, was auch immer, rausgekommen sind. Finde ich. Und finde ich auch, zeigt diese, ich will jetzt nicht zu viel spoilern oder sowas, aber egal. Na, ich spoilere jetzt nicht wirklich was, aber der Film zeigt halt so ganz gerne, wie halt Soldaten, die wiederkommen aus dem Krieg, wie alles sie eigentlich nicht mehr begreifen, irgendwie wie Leute agieren und wie Leute und was sie tun und so weiter, dass sie überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Und das finde ich, also das haben ja viele Filme schon probiert irgendwie, aber in dem Film, finde ich, hat es besonders gut funktioniert. Aus welchem Grund auch immer, vielleicht wegen Bradley Cooper, vielleicht wegen Eastwood. Aber auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, American Sniper. Jetzt fällt mir noch was ein, ich weiß nicht was. Die Passion Christi. Nein, das ist, glaube ich, wenn man es wirklich nachschaut, ich glaube, es ist als Biopic gelistet. Ohne Mist. Ich glaube es. Ich glaube. Ja. Aber ist dann auch dieser belgische Film, den wir mal gesehen haben, The Devil's Double, ein Biopic? Über den Doppelgänger von Saddam Husseins Sohn? Ach, der weiß ich gar nicht. Aber zu dem kann ich auch nicht so viel sagen. Den muss man auch nicht sehen. Ich fand ihn aber der war okay. Der war okay, ja. Ich glaube, es gibt auch so viele Biopics, von denen man es gar nicht merkt, so auf den ersten Blick. Ja, deswegen wollte ich auch halt fragen, wohin so, wo setzen wir die Grenze von irgendwie Biopic, ne? Also es gibt ja, ich habe nämlich mal gehört, zum Beispiel Warrior, der MMA-Film mit Tom Hardy, das ist auch eigentlich ein Biopic, ist teilweise an irgendwas angelehnt von irgendwelchen Leuten, aber... Ja gut, das ist so wie, welcher Film war das denn letztens? Wo am Anfang kam, Teile dieser Geschichten sind wahr oder so. Und was einfach nur ein Ereignis, was passiert ist, und der ganze Film wurde da rumgebaut. Ich weiß nicht mehr, welcher das ist, aber also, keine Ahnung. Das zählt für mich jetzt nicht mehr als Biopic. Vor Falls ihn irgendwer gesehen hat, ich habe ihn nicht gesehen. Es kam, glaube ich, vor einem Jahr das Hitchcock-Biopic raus mit Scarlett Johansson und Anthony Hopkins. Genau. Mhm. Es gibt noch ein anderes, was ich mal gesehen habe. Ich kenne aber den Schauspieler nicht mit Namen, der ihn da verkörpert. Einen anderen Hitchcock-Film, der heißt auch, glaube ich, auch einfach Hitchcock. Mhm. Der war ganz gut. Den mit Anthony Hopkins habe ich mir nicht mehr angeschaut, weil das halt so zeitnah war. Da brauchte ich nicht nochmal so einen Film. Man kann natürlich auch, es gibt wahrscheinlich zig Musiker, über die es einen Biopic-Film gibt. Das ist ein riesiges Fach zum Beispiel. Ist 12 Years a Slave ein Biopic? Ja, ist auch ein Biopic. Den ich gut fand, aber jetzt auch nicht überragend. Ich fand den ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Echt? Ja. Auch. Nee, wir fanden den alle, glaube ich, nicht so gut. Ja, genau. Wir waren uns alle einig, dass der... abgeschaltet zwischendurch und fand den völlig überbewertet. Na gut. Ja. Ist aber zum Beispiel, wenn du jetzt bei Musiker bist, gibt ja Cash, heißt ja nur Cash. Genau, darauf wollte ich hinaus. Dann gibt es ja noch Ray und. Ja, genau. Aber ich habe die alle nicht gesehen, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Wir können ja danach dann noch über die anderen reden. Es gibt auch diesen Film, wo Elvis Presley eine Rolle drin spielt. Wo die irgendwie. Forrest Gump. Nee. Wo er wirklich mitspielt? Nein, also nicht, wo er mitspielt, sondern wo er eine Rolle davon. Elvis Presley, da geht es, glaube ich, darum, wie heißt der denn? Road to irgendwas? Perdition? Nee. Ja, da fahren die halt im Auto, Elvis Presley und zwei weitere bekannte Persönlichkeiten oder so, fahren irgendwo hin. Und ist das dann schon Biopic, nur wenn die da mitspielen? Und das ist so ein entscheidender... Nein. Das passiert ja dann nicht. Es muss exakt um das Leben von, finde ich, Person, genau. Ja, in dem Sinne ist ja schon Steve Jobs an der Grenze. Steve Jobs zeigt schon irgendwie sein ganzes Leben, aber halt anhand dieser drei expliziten... Es geht explizit um diese eine existierende Person oder die man existiert hat. So. Und die auch ja, ich meine, jedes Biopic, das wir wählen, geht ja eigentlich um eine große Persönlichkeit in irgendeiner Hinsicht, oder sie ist zumindest bekannt geworden. Also 127 Hours, also man hat die Geschichte auch mehrmals gehört von irgendwem, bevor der Film rauskam, ich zumindest. Ja. Deswegen, also sowas geht nicht, aber zum Beispiel Aviator, habt ihr den alle gesehen? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, das ist ein Biopic und wirklich großartiges Biopic, finde ich. Den würde ich fast sogar auch noch über Watchit setzen, aber würde ich machen. Also von der Leistung von DiCaprio fand ich es auch, meiner Lieblingsfilme mit ihm. Das war ja auch auf jeden Fall ein Biopic. Also würdest du jetzt sagen, dass 127 Hours ein Biopic ist? Ja, ist ein Biopic. Aber das Beispiel, das du genannt hast jetzt, würde ich nicht als Biopic nehmen. Es gibt jetzt auch irgendwie einen Film, auch einen Roadmovie, mit Elizabeth Taylor und Michael Jackson, wo die irgendwie rumfahren, aber der wird noch gedreht. Ja, das ist mit, da haben sich auch irgendwie ganz viele Schwarze aufgeregt, dass Michael Jackson von einem weißen Schauspieler gespielt wird. Ja, von Joseph Fiennes. Der soll den spielen. Ja, aber das ist Quatsch, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Film spielt, ist Michael Jackson weiß. Weiß, ja. Das fand ich auch ziemlich lustig, so die Diskussion. Ich könnte nur noch einen Schwarzen besetzen und den weiß anmalen, aber... Alles ein anderes Thema. Ja. Ein Biopic, The Fighter. Mit Mark Wahlberg und Christian Bale, der Boxerfilm. Ich nie gesehen. Ich habe ihn letztens aufgezeichnet und will ihn unbedingt sehen. Sehenswert? Ja gut, vielleicht habe ich dann eine andere Beziehung wegen Boxen und so zu, aber ich fand den sehr, sehr gut. Also vor allem, das ist halt Christian Bales Film. Ja. Der gehört dem halt komplett. Ist nicht sogar Pain and Gain? Auch. Ja, da wird es nämlich interessant. Und das ist so, also es hat diese drei Typen genau gegeben, die diese Entführung gemacht haben, aber das so viel abgeändert und keine Ahnung was. Und ich glaube sogar, dass die Namen nicht alle sogar stimmen. Da ist eine Frage irgendwie, geht es denn wirklich noch, also geht es wirklich darum, einem Zuschauer, ich finde in Pain and Gain geht es nicht darum, dem Zuschauer diese Person näher zu bringen. Ja. Irgendwie. Und das ist ja eigentlich in Biopics immer der Fall. Das heißt jetzt Aviator, 127 Hours, Steve Jobs. Es geht ja immer darum, dass der Film am Ende dir eigentlich zeigen soll. Und deswegen finde ich, ist Steve Jobs eins der besten. Mhm. Von wegen, du gehst am Ende raus aus dem Film und du denkst zumindest, du hast ein komplettes Bild von dieser Person. Du hast die Person jetzt irgendwie verstanden halt. Und bei Pain and Gain geht es dann halt nicht irgendwie um die Person. Da geht es nur um Spaß haben und keine Ahnung was. So, aber würde ich nicht wählen als Biopic. Ja, dann können wir nochmal zu Cash und zurückkommen. Zu dem Musikerfilm. Dann. Genau. Den bin ich gesehen. Walk the Line heißt der Film, den du meinst. Über Johnny Cash. Ja, okay. Und das ist ein starker Film. Der ist schon wirklich gut. Der ist gut. Den kann man auf jeden Fall sehen. Dann hattest du, glaube ich, sogar noch einen. Ray ist auch genau. Gut. Fand ich auch. Fand ich, glaube ich, auch gut. Mit, wie heißt er? Jamie Foxx. Genau. Aber es ist eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Deswegen kann ich das nicht mehr so ganz beurteilen. Ich finde jetzt noch Captain Phillips. Habe ich auch nicht. Stimmt. Gut. Ach ja, das ist ja auch vom letzten Jahr oder so? Nee. 2 Jahre mindestens. Ach so, okay. Ja. Wobei da finde ich es ja auch interessant, wie so ein Biopic halt gemacht wird. Also da haben sich ja viele Leute am Ende darüber aufgeregt, wie Captain Phillips in dem Film gezeigt wurde, weil er ja nicht so heldenhaft gewesen sein soll, wie er gezeigt wird. Mhm. Also ich kann es nicht beurteilen, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nur die Kontroverse danach gehört. Mhm. Die ist ja auch bei Steve Jobs genau, teilweise gab. Wo es ja gerade so schön war, dass sie es nicht so gemacht haben. Ne? Ja. Oder bei Social Network, mhm. wo Mark Zuckerberg... Social Network, ey. Geil, aber... Wo Mark Zuckerberg ja mehr als schlecht eigentlich dargestellt wird. Er meinte aber, dass sie seinen Kleidungsstil auf den Punkt genau getroffen haben. Das meinte er wirklich. Er meinte das wirklich, Kompliment. Dass sie den Kleidungsstil auf den Punkt genau getroffen haben. Ja, aber Social Network, und da bin ich auch, ich verstehe bis heute nicht, wieso Leute diesen Film teilweise irgendwie nicht mögen oder sowas. Es ist, ich finde, es ist der beste Dialog, mit dem ich jemals in einem Film irgendwie gehört habe. Das ist einer der besten Arbeiten, die David Fincher jemals gemacht hat. Das ist einfach nur ganz, ganz, ganz großes Kino, Social Network. Mhm. Und ich weiß so genau, wie ich damals ins Kino bin zu dem Film und keine Erwartung hatte in irgendeiner Hinsicht. Und ich kam raus und dachte einfach nur, Gott, verdammt, war das gut. Da ich keine Erwartungen hatte, bin ich in diesen Film auch gar nicht erst reingegangen und habe den komplett gedanklich abgetan, jahrelang. Und bis ich dann irgendwann gehört habe, dass der sehr gut sein soll, aber ich habe ihn bisher immer noch nicht gesehen. No. So. Ich habe den auch im Kino gesehen. Mm. Was ist mir, denn? Ja, mir fällt zum Beispiel noch Ip Man ein. Oh, geil. Wo jetzt auch natürlich die Frage ist, okay. Aber das würde ich nicht als Biopic sehen. Weil es einfach ist nur, die Darstellung. Als einfach nur ein nicer Stuff ist. Historienfilm, oder? Hä? So mehr ein Historienfilm. Nein. Der spielt zur Zeit des Japan-China-Kriegs, zumindest der erste Teil. Mhm. Und dann der zweite, dann wenn die Amerikaner rüberkommen und so weiter. Genau, den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Sorry. Nö, das ist schon okay. Mhm. Und war es jetzt ein Spoiler? Beleuchtet das Leben von Ip Man, einem der großen Lehrer des Wing Chun. Ip Man war der wirkliche Trainer von Bruce Lee. Genau, also in echt. Mhm. So, und der wird gespielt von Donnie Yen und der macht das fantastisch. Und diese Kämpfe sind das Beste, was ich je gesehen habe an Kampfszenen. Aber wie gesagt, ich finde, in den Filmen geht es gar nicht darum, irgendwie Donnie Yen zu verstehen oder seine Figur oder sowas, sondern es ist einfach halt ein purer Entertainment-Film, mehr oder weniger. Ja. Genauso ist ja King Arthur oder Troja auch kein Biopic von Achilles oder King Arthur. Nee, das sind ja dann wirklich Historienfilme, also würde ich sagen. Naja, ein Biopic kann ja auch ein Historienfilm sein. Ja, ja klar. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Macbeth. Nein, Macbeth ist ja kein Nee, den gab es nicht wirklich. Aber es ist ja gerade. Dann könnte man sich mal darüber unterhalten, ob der Untergang ein Biopic von Adolf Hitler ist. Das ist, glaube ich, zu viel erfunden in dem Film. Ich glaube, in jedem Film, den wir genannt haben, ist sehr viel erfunden. Also, ich glaube, dass der... ist wahrscheinlich auch mega viel freier. Okay. Also, ich glaube, dass der echt... Ich glaube, einer der ehrlichsten Biopics ist, glaube ich, 127 Hours. Ich habe schon ganz viele Listen irgendwie gesehen, wo dann immer so aufgelistet wird, halt so, weißt du ja nie, aber wo steht... prozentual zumindest, wie viel davon echt ist. Und da war 127 Hours immer mit 99% irgendwie ganz weit oben und da soll anscheinend alles wirklich stimmen. Die haben sogar am genau gleichen Ort gedreht mit dem Stein und so weiter. Also da soll wirklich... Sein Arm hing noch da. Ja. So ist es. Ja, jetzt fallen mir noch Gandhi ein. Oh ja, oh ja. Ja. Ich habe den in der Schule damals gesehen, aber ich weiß nichts mehr. Bei mir ist auch ewig her, deswegen weiß ich es auch nicht mehr so genau. Ich weiß noch, dass ich ihn sehr gut fand. Ist Schindlers Liste ein Biopic? Ja. Ja. Ja. Ja. Das ist ein Biopic. Würde ich auch sagen. Also Scandi nicht auch irgendwie so hat eine der besten Rollen, die Ben Kingsley gespielt hat? Also ja, ist die beste Rolle, die Ben Kingsley gespielt hat. Weil er da auch diesen Alterungsprozess sehr gut dargestellt hat, glaube ich. Also habe ich mal gelesen, dass das irgendwie so hervorgehoben wurde, als der Film rauskam, dass sie da wenig mit Make-up gemacht haben und dass es halt mehr so über die Körpersprache von Ben Kingsley dann rüberkommen sollte, dass er halt dann am Schluss des Films ein alter Mann ist. Was habe ich denn gerade im Kopf? Wie hieß dieser Film mit Mary Poppins, wo Tom Hanks Walt Disney spielt? Kenne ich auch nicht, sagt mir gar nichts. Echt? Nee, kam auch vor 2 Jahren oder so, spielt der Walt Disney. Ja, geht's halt darum, dass die Erfinderin von Mary Poppins ihre Rechte nicht an Disney verkaufen möchte. Gut, aber ist es denn, ist da wird dann doch kein Biopic von Walt Disney? Nicht von Walt Disney, sondern von ihr. Ja, okay. Ich wollte gerade fragen, hat irgendwer den Film gesehen über Lance Armstrong? Dieses letzte Ding, dieses The Program oder wie das hieß? Naja, nur würde mich auch nicht interessieren. Okay. Aber ich glaube, man könnte auch so, also einfach eine berühmte Persönlichkeit nehmen und irgendwann gab es sicherlich ein Biopic über die. Demnächst kommt ein Film über Barack und Michelle Obama, wie die sich kennengelernt haben und verliebt haben. Lincoln, oh Gott. Ja, Lincoln gibt's noch. Habe ich nicht gesehen, aber ja. Boah, ihr Banausen. Der ist wirklich grandios. Lincoln ist wirklich super gut. Den sollte man sich angucken, John. Überleg doch mal. Lincoln und Social Network. Zu den Musikern würde mir jetzt noch spontan Amadeus einfallen. Von Milos Forman. Ja. Obwohl da eigentlich auch sehr viel erfunden ist. Genau. Würde noch Ed Meier einfallen. Ja, stimmt. Und Get Rich or Die Trying. 50 Cent. Notorious B.I.G. Ja, stimmt. Den Zeiten ändern dich. Von Bushido. und Blutsbrüders. Wobei aber zum Beispiel Blutsbrüders, Sido, da wurde ja offiziell halt von ihm auch gesagt, dass es nicht sein Leben sein soll, sondern einfach wirklich nur ein Film halt über Rap. Mhm. Also das ist ja dann nicht mehr irgendwie Biopic. Ja, klar, also Zeiten ändern dich. Das ist ein komplettes Biopic. Das selbstverliebteste Biopic aller Biopics, die jemals gemacht wurden. Das ist vertraurig. Ist Blutsbrüders eigentlich ein Biopic? Nee. Die gibt es ja nur in dem die Film eigentlich. Im ne? Film, genau. Das sind Filmcharaktere. There Will Be Blood. Raging Bull. Wollte ich mal sehen, habe ich noch nicht. Raging Bull ist einer der besten Biopics, die ich je gesehen habe. There Will Be Blood. Ist das ein Biopic? There Will Be Blood? Ja. Also es beruht auf wahren Begebenheiten. Den Typ gab es wirklich. Ja gut, dann ist halt die Frage, wenn es irgendeinen Typen gab, der mal Öl abgebaut hat. Oh, das ist gut, ey. Ist nicht auch American Hustle sogar auf wahren Begebenheiten? Ich wollte den schon zweimal nennen jetzt, aber ich bin mir jedes Mal unsicher. Ich glaube, es beruht auf wahren Begebenheiten, aber ich glaube, das ist alles, also das ist ja kein Biopic, das ist ja alles Biopic egal. Biopic ist auf keinen Fall. Das ist mehr so ein Pick über die Zeit. Ja. So, das ist mehr so eine Darstellung halt der 70er irgendwie. Weil eigentlich man muss ja auch nur die Oscar-Dinger durchgehen. Hier die Entdeckung der Unendlichkeit. Ja, stimmt. Ja. Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road. Genau. Wer war denn noch nominiert? Da gab es doch das Ding, das von 5 nominierten. Imitation Game, weiß ich nicht mehr. Ob oh Gott, ja, Fall. Imitation Game. Das ist auch ein Biopic. Aber ein super gutes super Biopic. Gut, da habe ich was geholt. Was war denn. Wer war denn noch nominiert? Irgendwer besonders? Jetzt dieses hier, Danish Girl war Dennis Byers Club. Das wollte ich auch schon nennen, aber war ich nicht sicher. Das ist auf jeden Fall nach wahren Begebenheiten, oder? Aber ich glaube, dass nach wahren Begebenheiten reicht nicht, um. Nee. Weil ich finde das ist einfach so. Also wenn irgendwie die Produzenten oder der Hauptdarsteller sich irgendwie hinstellen und dann sagen, wir wollten einen Film über diese Person machen, bla bla bla. Aber ich glaube, dass bei Dallas Buyers Club ist immer nur, wir wollten einen Film über so, um so eine Story zu erzählen. Und es beruht auf wahren Begebenheiten, aber dann ist ja kein Biopic mehr. Nee, aber also heutzutage ist einfach beruht fast alles auf irgendwelche Begebenheiten, die mal waren, und die als zweite davon ist dann ein Biopic. Ja, das ist schon richtig. Ich find, also Warcraft zum Beispiel. Warcraft, ja. Und hier demnächst kommt doch wer ist denn? Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ja. Star Wars, ne? Das ist dann aufpassen. nee, aber es war Spaß beiseite. Was gibt's denn noch? Ich finde, es gibt noch so viel. Ja, lass uns einfach nur nachdenken, da kommt schon noch was. Mhm. Wir können einfach mal ein paar berühmte Persönlichkeiten so durchgehen. Ein paar Präsidenten. Es gibt sicherlich. Gibt es über George Washington ein Biopic? Achso, The Butler ist ein Biopic, ne? Über den Butler. Ja. Du musst nur irgendein Stichwort nennen. Irgendwelche. Gibt's. Nee. Ist nicht auch. Nee, das war Quatsch. Nee, komm, jetzt kommt doch Snowden raus, ne? Bald. Ja, das oder? Stimmt. Ja. Ist halt die Frage, wie hoch der Unterhaltungswert für die Zuhörer ist, wenn wir wenn du nachdenken. Der ist super hoch. Und ein paar Namen droppen. Wahrscheinlich denken sie jetzt alle, oh, das Idioten, die haben die 50 Filme vergessen, die ich gerade im Kopf habe. Ja, wir können ja gleich nochmal einfach nochmal Stopp machen und dann nochmal. Nach Biopic und dann alle Filme, die wir vergessen haben. Also gibt es wahrscheinlich noch 100, wo wir jetzt denken, oh Gott, wie konnten wir das vergessen? Aber lass uns mal noch kurz weiter überlegen. Wir sind bestimmt noch nicht am Ende. Liberace gab es noch. Ist, okay, warte, jetzt ist interessant. Ist The Revenant ein Biopic? Ja. Eigentlich ja, oder? Also, es geht doch sogar die genau gleiche Route von dem Typen lang und so weiter, genau wie dieser Weg beschrieben ist und so weiter und so fort. Dann ja. Es ist doch eigentlich ein Biopic. Der hat es doch alles aufgeschrieben. Oder? Genau, und, ja, und der Film stellt sogar genau diesen Weg dar und so weiter. Das ist doch eigentlich ein Biopic, ne? Ja. Ja. Ja. True Grit ist komplett erfunden, ne? Ja. Ja. Ja. Und ich glaube, mir fällt jetzt diesmal an. Ist der Hurt Locker komplett erfunden? Von Catherine Bigelow? Zero Dark Thirty. Gab's die, man? Ich glaube, ja, das ist nicht. Ich glaube. Obwohl, nee, stimmt, das ist kein Biopic. Ich muss jetzt einfach nur ein paar krasse Sportler durchgehen. Es gibt auf jeden Fall einen Max Schmeling-Film. Gibt es einen Mike Tyson-Film? Nee. Den du ja letztens gesehen hast mit dem Skispringer. Ach, na klar, hier Eddie the Eagle. Ja. Das ist auf jeden Fall stimmt. Ja. Ist der gut? Ja, der ist ganz witzig. Der Trailer war lustig. Ja, der ist ganz lustig. Und dann gibt es natürlich noch Florence Foster Jenkins. Mit dem du nicht reden darfst? Ja, den ich nicht reden darf. Ich darf ja sagen, was da passiert. Glaube ich. Vor allem, da ist ein Embargo. Bis Mitte Oktober und der Film ist in Amerika schon erschienen. Können wir ganz kurz können wir auch über Serien? Können wir die auch droppen? Ja, wenn es da um echte Persönlichkeiten geht. Narcos, Pablo Escobar. Ja, habe ich jetzt auch schon dran und sofort gedacht. Da kommt dann nämlich die zweite Season, ne? In wenigen Tagen. Und Breaking Bad. Gab es ja nicht, haben die auch letztens so einen Lehrer festgenommen, der auch mal hergestellt hat. Ja, gut, aber. Aber ist es dann ein Biopic, wenn es danach passiert? Nein. Der Serie. Natürlich nicht. A Beautiful Mind fällt mir noch ein, mit diesem Mathematiker, der schizophren war. Ja, stimmt. Zodiac? Ach nee, das ist ja Quatsch. Den gab es. Würde es dann nur um den gottverdammten Mörder gehen, dann wäre es ein Biopic. Aber jetzt geht ja um alles drum. Jetzt geht ja um alles außer dem Mörder. Der Film fand ich auch irgendwie nicht so gut. Zodiac ist super. Wir wollen gerade mal eine Liste gucken. Nein, jetzt wartet doch mal noch. Ja, wenn wir jetzt hier eine Stunde nachdenken noch. Das ist einfach nur die ganzen großen. Hier, Jesse Owens. Ist letztens. Stimmt, was soll ich kommen? Das ist wahr. Wie heißt der denn? Owens. Was, Bounce? Hä? Was hast du gesagt? Owens? Jesse Owens heißt er für mich. Achso, Owens. Ich weiß es nicht. Also. Wir waren Helden? Nee, das war's anders. Nee, das ist ein Kriegsfilm. Ja, wie heißt er? Sonst noch berühmte Sportler. Nee. Ich glaube, das war's. Über Orson Welles gibt es ein Biopic. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich glaube einfach nur Orson Welles. No. Gut, die letzten 15 Minuten schneide ich raus. Was ist mit... Ist Gangs of New York ein Biopic? Den Typen, den Denzel Lewis spielt? Keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. Geht's da nur um ihn? Es geht so zum größten Teil nur um ihn. Ja. Ich schon. Mhm. Mich beschäftigt immer noch die Frage, ob das Thema so für einen Podcast trägt. Natürlich trägt es. Ja, wir können ja ganz kurz mal eine Liste aufmachen. Soll ich kurz auf meinem Handy gucken? Das kann ja im Hintergrund laufen. Weiter. Also wir hatten ja auch schon mal irgendwie da was vorhin. Was ist denn mit... Ja, da muss er... Genau. Gottverdammtes Inception-Bild ist bei die besten Biopics. Joy, alles außergewöhnlich. Ja, ja. Komm. Die eiserne Lady. Ach ja. Die Unberührbare. Die Unberührbare ist ein Biopic? Das kann ich nicht. Ist es mit... Wie heißt sie? Ist es mit Gerard Depardieu? Nina Petri und Lars Rudolph. Der würde da stehen. Für alle, die jetzt gerade denken, was wir hier tun, wir gehen gerade die besten, die Movie-Pilot-Liste, die besten Biopics durch. Aber wir gehen aber in die falsche Seite Richtung. Hier ist Platz 126. Okay. Ja, geh doch auf. Ja, die besten von hinten. Ja, nee, du kannst doch einfach. Geh doch auf Seite 1. Wo steht Seite 1? Bestimmt unten, oder? Hm? Ja. Na, da unten, da. Guck. Lawrence von Arabien, oh mein Gott. Auch ein Historienfilm, wo wir dabei waren vorhin. Da ist Raging Bull, da ist Into the Wild. The King's Speech. Ja. Oh Gott, ist das ich schlecht. Ich konnte den vergessen. Diesen unglaublichen Film. Ich finde den nicht so toll. Ich fand den schon ganz nett eigentlich. Ja, den haben wir auch im Unterricht. Ich fand den okay. Alle, die in der Schule gesehen haben, fand ich scheiße. Okay, da haben wir Walk the Line. Edward ist geil. 12 Years a Slave. Edward ist mega witzig. Ja, es ist halt von Tim Burton mit Johnny Depp, aber es... Lies einfach die erste Zeile vor. Nee, ich fand den... Also ich fand es halt lustig, dass man auf die Idee kommt, über diesen Edward einen Film zu machen, weil der einfach nur schlechte Filme gemacht hat. Aber dafür ist der Film ziemlich witzig, so. Aber ich muss sagen, bis jetzt sind wir eigentlich gar nicht schlecht. Also wir haben bisher eigentlich schon... Also viele, die da drin waren, haben wir genannt. Persepolis. Da fällt mir noch... Persepolis ist super. Was denn? Nee, das habe ich komplett vergessen gerade. Ja, Catch Me If You Can wollte ich vorhin auch noch sagen. Catch Me If You Can ist so super. Also Catch Me If You Can ist wirklich gut. Das ist, ich meine, überlegen wir mal, war das nicht sogar eigentlich die Rolle, die irgendwie DiCaprio ein bisschen komplett von dem Titanic runtergeholt hat? Von dem Ruf des... ist das der das Bias Club? Braveheart. Ist die Rolle nicht sogar noch relativ nah bei Titanic? Also, weil es gerade da aufgetaucht war in der Liste, der letzte König von Schottland, den würde ich, wenn wir jetzt eine Liste aufmachen würden von den besten Filmen, die wir da jetzt am besten finden, dann würde der da in die Top 5 kommen, auf jeden Fall. Wenn ihr den mal gesehen habt, hier irgendwer. Nee. Letzte König von Schottland mit Forrest Whitaker als Idi Amin hieß der, Diktator in. Oh, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Ruanda. Hm. Und die spielen beide grandios. Also sowohl Forrest Whitaker, der so teilweise komplett durchdreht in diesem Film, als auch James McAvoy oder McAvoy. Ist mittlerweile auch schon 10 Jahre alt, oder so, der Film. Also wenn ihr ihn alle noch nicht gesehen habt, unbedingt Der letzte König von Schottland schauen. Ich habe ihn gesehen. Also. Ja. Ich glaube, ich habe es schon in 10 Podcasts bestimmt, das immer wieder erwähnt, aber die Studio Ghibli-Filme sind für mich so das Nonplusultra überhaupt. Und wie der Wind sich hebt, ist der allerletzte Film von Hayao Miyazaki von 2013. Also der macht keine Filme mehr jetzt. Mhm. Und wenn jemand wirklich mal was Herzzerreißendes sehen will, was sogar Jungs herzzerreißend finden, ich wusste nicht, dass es ein Biopic ist, deswegen habe ich es nicht genannt, denn bitte Wie der Wind sich hebt angucken. Aber wirklich, wirklich ganz toll. Und wir haben Gandhi, was wir gesagt haben. Aviator, was wir gesagt haben. Lincoln, was wir gesagt haben. Control, The Big Short, das wir gesagt haben. Irgendwas war doch da gerade noch auf Imitation der ersten Game. Seite. Die Queen, ne? Ach so, ja, der Mondmann. Mit Jim Carrey. Genau, mit Jim Carrey. Auch von Milos Forman. Kann sein. Hm. Er spielt auf jeden Fall das Leben des Komikers Andy Kaufman nach, der so einer der strangesten Komiker und Persönlichkeiten gewesen ist, die ich so kenne, und macht das so gut. Also ein bisschen drüber noch, ein bisschen heftiger als Andy Kaufman selbst, wenn man sich mal Videos von dem anschaut, Stand-up und so weiter. Ja. Aber trotzdem genial. Okay, weil jetzt gerade dieses Straight Outta Compton habe ich halt komplett vergessen. Mit der ganzen Musikerschiene und den Film fand ich echt, das war für mich mit die absolute Mega-Überraschung von 2015, weil der war so unfassbar gut, der Film. Der wurde von den Kritikern so geliebt und die ganzen jungen Schauspieler aus der Serie sind jetzt mehr oder weniger, wenn es so als irgendwie die Jugendstars Hollywoods irgendwie, also noch nicht jetzt, aber wahrscheinlich in ein paar Jahren. Und jeder, der Straight Outta Compton nicht gesehen hat, weil vielleicht Rap für ihn nichts ist oder sowas, trotzdem angucken, weil Straight Outta Compton ist verdammt gut. Also wirklich verdammt gut. Ich wollte ihn auch mal sehen, bin einfach noch nicht dazu gekommen. Hab ihn aber letztens, lief bei Sky aufgezeichnet. Das heißt, ist einer der nächsten Filme, die ich auf jeden Fall schaue. Sky? Eventuell. Ja. Reden wir später drüber. hat jemand Foxcatcher gesehen? Ja, tatsächlich. Und, was sagt ihr dazu? Ja, war ganz gut. Fand es jetzt thematisch jetzt nicht so grandios oder überragend, aber die spielen alle grandios. Steve Carell spielt sehr gut. Mark Ruffalo spielt mindestens genauso gut. Und wie findest du Channing Tatum? Spielt er hat Hauptrolle, ne? Hab ich nämlich vergessen, hätte ich nicht mehr gewusst und das sagt vielleicht ein bisschen was darüber. Habt ihr denn alle Moneyball gesehen? Nee. Ja, nee. Aber ich fand ihn nicht so spannend. Okay. Aber es ist auch ein. Nee, es ist kein Biopic. Da geht es ja mehr um. Ach, einmal der ist noch ganz interessant. Kennt ihr den? War Bob Dylan. Mhm. Habe ich nie gesehen. Der hat ein interessantes Konzept, weil der. Weil mehrere Schauspieler den Bob Dylan spielen und die sehen ihm alle nicht ähnlich und sie sehen aus sich so ansonsten nicht ähnlich. Also das sind halt quasi wie so, also jeder von diesen Schauspielern spielt halt in einer bestimmten Schaffensphase von Bob Dylan. Mhm. Und das ist dann quasi wie so ein Mosaik, was sich so zusammensetzt. Okay, schick. Und Kate Blanchett spielt Bob Dylan. Und die anderen, da weiß ich jetzt, John Hurt. Kate Blanchett spielt Bob Dylan. Ja, die spielt auch Bob Dylan. Sind halt ganz unterschiedlich. Am Anfang wird er zum Beispiel, glaube ich, von Fabian Kleinjungen gespielt, der auf Züge aufspringt und mit einer Gitarre dann immer spielt. Und das ist halt... Was ist denn da kaputt? Das ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Und sie hat auch eine Oscar-Nominierung gekriegt für den Film, Kate Blanchett. Da war auch gerade der Film, den ich meinte, mit Tom Hanks als Walt Disney, Saving Mr. Banks. Ja, wo ich es gelesen habe. Ach ja, vom Titel, ja. Habe ich gehört. Weil ich es gerade sehe, auch eine vollkommene Empfehlung, Rescue Dawn. Keine Ahnung, ob die jemand von euch gesehen hat, von Werner Herzog. Ja. Kam hier nicht mal in die Kinos, war hier ein Direct-to-DVD-Release. Und der Film ist wirklich gut. Es erklärt einfach nur, Vietnamkrieg, Christian Bale stürzt ab. Wird in so einem Vietnam-Dorf festgehalten, ich glaube auch sogar jahrelang, 2-3 Jahre, kann dann irgendwie halt fliehen und ist dann, glaube ich, noch weitere 3 Jahre im Dschungel unterwegs oder sowas, bis er dann wirklich auch wiedergefunden wird. Also man weiß schon, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, aber man weiß von Anfang an, dass es so passieren wird, man weiß noch nicht wie halt quasi, aber der ist super gut erklärt. Und ist das so mit Flashbacks dann auch, oder? Nee, ist einfach nur da und wir alle auch komplett durchdrehen und also komplett wahnsinnig werden im Dschungel und so weiter und so fort. Der ist schon echt nicht schlecht. Ja, das können wir jetzt ja nochmal sagen, so was wir allgemein von Biopics halten. Mhm. Also wenn ich an Biopic denke, dann denke ich immer, dass ich irgendwie nicht so Lust drauf habe, weil ich mir halt immer nicht vorstellen kann, dass so das echte Leben quasi spannender sein kann als irgendwas, was sich jemand ausdenkt. Und wenn ich dann an Steve Jobs denke, dann merkt man halt, dass die richtige Inszenierung alles irgendwie spannend machen kann. Ja, denke ich auch. Also es ist so ein, ist so ein Mittelding, ne? Entweder man kann sich vorstellen, das ist nicht spannend genug, andererseits kann es aber auch authentischer sein, weil es halt wirklich irgendwie stimmen muss. Na gut, aber jetzt mir ehrlich, weil ihr jetzt immer sagt, wo war denn Jobs spannend? Der Film war doch nicht spannend. Der war interessant, genau, aber der war doch nicht spannend. Nee, genau. Oder? Ja, gut, aber der hat, also, wenn man mir die Geschichte so erzählt hätte, hätte ich den Film nicht interessant gefunden. Ja gut, aber hast du Spannung empfunden, als du den Film gesehen hast? Nein, du fandst ihn interessant. Naja, weil wie die ganzen Beziehungen da zwischen Steve Jobs und den anderen ausgehen. Es war teilweise halt immer spannend, weil sie mal auch einen Tag hatten, bis dann alles stehen musste. Mhm. Und er irgendwie Leute wieder dazu überreden musste, dass sie doch noch mitmachen in den letzten 10 Minuten und so weiter. Mhm. Also ich fand schon, dass das spannende Element war. Also das finde ich zum Beispiel... Bronson. Ja. Hätte ich, also so ein großartiger Film, ich hätte niemals daran gedacht, dass es ein Biopic ist oder sowas, aber ja. Nee, Trumbo habe ich gesehen, der war ganz nett. Ist jetzt auch nichts total Weltbewegendes, aber man kann sich ihn auf jeden Fall angucken, mit einer schönen 100 Minuten mit dem Film oder sowas. Willst du nochmal sagen, worum es geht? Das geht darum, dass in den, ich glaube, späten 40ern, frühen 50er Jahren in Hollywood. Es gab ganz viele kommunistische Drehbuchautoren. Ganz, ganz viele. Und als der Kommunismus halt so der große Erzfeind von den USA geworden ist, durften dann irgendwann Kommunisten keine Drehbücher mehr schreiben. Weil Amerikaner halt irgendwie gesagt haben, dass die Kommunisten dadurch ihre Ideologie und so weiter in die amerikanischen Filme bringen wollen und so weiter. In Hail Caesar wurde das auch thematisiert. Warte. Und Trumbo ist halt der Name von so ungefähr dem Besten aus dieser Zeit. Und der hat halt jahrelang unter einem falschen Namen Drehbücher geschrieben und so weiter, weil es wurde dann halt irgendwie bekannt, dass die Hollywood-Studio-Bosse, denen war es natürlich egal, ob das Russen sind oder nicht, wollten einfach nur Geld verdienen. Und deswegen haben ganz viele russische Drehbuchautoren halt einfach, ich glaube, der war nicht mal, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der überhaupt Russe war, er war halt einfach nur Kommunist. Haben halt unter der Hand mit falschen Namen Drehbücher geschrieben und er hat teilweise 2 Oscars bekommen unter halt falschen Namen und irgendwann aber sagt er es dann halt wirklich, dass das von ihm geschrieben wurde und so weiter und dann bekommt er die alle nochmal im Nachhinein zugesteckt, die ganzen Oscars und so. Was es doch aber auch wieder wahrscheinlich ganz spannend macht, weil es ja diese Filme, die er geschrieben hat, dann auch wirklich gegeben hat und dann hinterher aber sich absolut, die nochmal anzuschauen. Ja, ne? Absolut. Alle. Nee, der war ja auch für den Oscar nominiert, also nur für einen Oscar, nur für halt Bryan Cranston, aber der war schon gut, keine Frage. Also das kann man sich anschauen. Du wolltest gerade noch was sagen? Ja, in Hail Caesar, dass sie da auch das thematisiert hatten, glaube ich, mit den Drehbuchautoren, mit den Kommunisten, wo sie ihn entführen, George Clooney. Ja, dann sie auf die Spitze getrieben. Das war sehr lustig. Das, was in dem Film passiert, ist ja das, was sich die Amerikaner damals, bevor sie Angst hatten, dass sie sich verschwören. Ja, okay, weil ich es jetzt gerade gesehen habe, Black Mass mit Johnny Depp, so der letzte gute Johnny Depp-Film, wo er diese krasse Maske bekommt und so weiter, den fand ich wirklich gut. So eine 8 von 10. Oder sowas, den fand ich wirklich gut. Und Lone Survivor ist ein sehr guter Kriegsfilm tatsächlich. Mhm. Mit Mark Wahlberg und noch ein paar anderen Leuten, die man auf jeden Fall kennt. Ich erinnere mich, ja, das war nicht meins. Oder ich hab ihn mir bewusst nicht angeschaut, glaube ich. Also ein bisschen viel amerikanischer Pathos, genau, so, aber gedacht, war noch auszuhalten einigermaßen. Aber also von der reinen Inszenierung her, von den Kämpfen und so weiter, das war das... Vielleicht habe ich ihn doch gesehen. Ich erinnere mich an eine Kampfszene, das lief und so in so einem Tal, an so einer Hütte, sich so ein Gefecht liefern. Das habe ich gesehen, ja. Das war Lone Survivor. Keine Frage, der konnte was. Ja, mir fallen noch 2 Künstlerfilme an, wo das auch gar nicht so lange her ist, dass ich die gesehen habe. Einmal Goyas Geister, auch von Milos Forman. Der war nicht schlecht. Wie heißt der? Goyas Geister, über den Maler Goya. Okay. Aber auch sehr viel erfunden drumherum. Und über Frida Kahlo. Da hieß, glaube ich, auch Frida, ja. Der hatte interessante Bilder. Also so von den Ideen her war der ganz gut. Für mich auch, dass sie halt die Bilder von ihr quasi in den Film übernommen haben. Die echten, die Originalen? Nein, also das so. Nicht die Originalen, Szenen aus dem Film quasi den Bildern entsprechen. Ja, das ja, kann doch, sein. Das ist ein berühmtes Selbstporträt. Ja, stimmt, doch. Ja, ja, das ist so. Das, 1 zu 1 das ist dann, sieht dann so vom Szenenaufbau aus, ja, genau wie das genau Bild. Wie sie so auf dem Stuhl sitzt, glaube ich. Und die Haare so auf dem Boden rumliegen. Gut, in der Liste wird es jetzt auch dünn. Ich meine, die haben jetzt zum Beispiel schon Heart of the Sea genannt. Diesen letzten Film über hier Moby Dick, Captain Ahab und so weiter und so fort. Er hat den, glaube ich, hier, Niklas hat den im Kino gesehen. Ich habe den auch gesehen im Kino. Nee, ich habe den gesehen, wie ist der nochmal? Auf Raum Peter DVD aus dem Im Herzen der See, ja doch, den habe ich gesehen und den fand ich sehr schlecht. Hast du dafür 6 Euro ausgegeben? Weiß ich nicht. Normaler, auf jeden Fall. Normaler Preis. War der nicht, glaube ich, sogar in 3D? Ich wollte gerade den Witz machen, hast du den auch in Polen auf dem Schwarzmarkt gekauft? Ach so, nein, das nicht. Den habe ich im Kino gesehen. Das war ein leider. Kopiertes Kinoticket. 20 Euro. Nee. Wollen wir vielleicht mal sagen, vielleicht gibt es ja noch. Was für ein Biopic würden wir denn mal gerne sehen? Ah, das ist eine ganz gute Frage. Bei den meisten denkt man sich lieber nicht, weil man Angst hat, dass sie die Person nicht richtig abbilden können, wahrscheinlich. Mhm. Ganz kurz, vielleicht steht gerade voll auf dem Schlauch, gab es einen Michael Jordan Biopic? Weiß ich nicht. Noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Hä? Space Jam. Ich muss das nicht sagen. Ja, ich glaube nicht, ne. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so ein Biopic sehe, dann will ich danach immer mehr über die Personen wissen. Ja, absolut. Zum Beispiel bei The Walk, den kann ich vorher halt überhaupt nicht. Und dann wollte ich halt wissen, was er so gemacht hat. Also wenn man dieses Feeling hat nach dem Film, dann ist es ein gutes Biopic irgendwie, finde ich. Also ich habe mich auch nochmal um halt Jobs irgendwie belesen, nachdem ich den Film gesehen habe. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch gemacht, ja. Ich habe auch eine Kritik drüber geschrieben, dann muss ich da auch mal lesen. Ich habe, glaube ich, auch mal gelesen, dass Duke und Jones ein Biopic machen wollte über Ian Fleming, den Autor von James Bond. Mhm. Mhm. Ja. Aber ich weiß nicht, was aus dem Projekt geworden ist. Na, Warcraft. Na gut. Leicht verändert. Er hat da ein bisschen was geändert. Ich würde unglaublich gerne ein Biopic gesehen über Michael Phelps. Wirklich gerne. Wirklich gerne, weil ich glaube, das gab es auch inszenierungsmäßig auch nicht. So eine ganze Schwimmhalle und so. Mal so ein wirkliches 200 Meter Freistilrennen einfach mal in Szene zu setzen, kinomäßig. Ich glaube, es würde unglaublich krass aussehen. Und die ganze Geschichte um ihn, und ich meine, er ist ja der größte Olympioniker aller Zeiten, so, das ist schon... Ja, von den Medaillen her. Ja. Aber ja, nicht von der ist ein anderes Thema. Warum ist ein anderes Thema? Er hat zwar die meisten Medaillen geholt, aber ich denke, man kann nicht pauschal sagen, er ist der beste Olympioniker aller Zeiten. Sorry, das müssen wir jetzt ganz kurz regeln. 30 Sekunden, warum? Ja, weil es so viele andere bedeutende Sportler gab, die einen weitaus größeren Einfluss hatten. Caitlin Jenner. Er hat aber den kompletten Schwimmsport verändert, Phelps. Jesse Owens hat die Welt verändert. Aber wir reden noch hier über eine sportliche Errungenschaft. Ja, aber wie hat er den Schwimmsport verändert, dass alle so toll sein wollen? Es ist 8-mal so groß jetzt wie früher, nur wegen ihm. Naja. Keck. Okay, reden wir weiter. ja, ich habe schon überlegt, von wem ich gerne ein Biopic sehen wollte, aber ich wüsste das eigentlich vielleicht nicht. Vielleicht von ihm dort, Tom Waits, das finde ich ganz interessant tatsächlich. Mhm. Bei einigen Musikern, denke ich mir, muss man vielleicht nicht machen, weil sich das nicht so umsetzen lässt, aber bei dem, der hat so viele verschiedene Phasen hinter sich und in verschiedenen Rollen und Filmen und Bars gespielt. Ich glaube, der hätte genug zu erzählen, dass man filmen kann. Weißt du was? Wisst ihr, was ein Biopic wäre? Was wirklich ein Biopic über Adele, wie ihr Freund damals mit ihr Schluss gemacht hat und weshalb sie dick geworden ist. Ich glaube, das würde alle faszinieren, weil sie seit 3 Alben nur davon singt, wie sie damals mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Und ich glaube, würde man das sehen auf Leinwand, das würde alles verändern. Immer so mit Reminiszenz. Ja, ne? Ja, bestimmt ein Kassenschlager. Ich würde gerne noch sehen, ein Biopic über Quentin Tarantino. Das würde er wahrscheinlich nicht zulassen, glaube ich. Ich glaube, das würde er nicht. Aber es wird sein letzter Film. Wie er irgendwie damals im Porno-Kino gearbeitet hat und wie er dann seinen ersten Film halt wirklich immer nur jedes Wochenende gedreht hat, wenn er wieder Geld hatte, am Ende der Woche irgendwie. Und ich glaube, das wäre ziemlich cool. Kannst du dir jemanden vorstellen, der ihn spielt? Der Tarantino spielt? Mhm. Der muss auf jeden Fall nicht gut aussehen. Oh Gott, wer könnte denn Tarantino spielen? Eben. Das ist ja mal eine Aufgabe. Irgendwer mit ganz viel Make-up. Und, mir fällt gerade nichts ein. Jared Leto. Pack eine Menge Make-up drauf, schafft er das. Oder nimm Johnny Depp und mach eine Menge Make-up drauf. Miles Teller. Ja. Ich liebe eine Arme. Würde keiner von euch sonst hier irgendwie ein Biopic gerne sehen? Doch, über David Bowie, aber ich würde wahrscheinlich enttäuscht sein von dem Ergebnis. Okay. Kannst du was trotzdem sagen? Ja, es gab mal schon so einen Film Velvet Goldmine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Regisseur hieß, der wollte ein Biopic über Bowie drehen, aber Bowie hat es nicht erlaubt und hat die Hauptfigur umgenannt. Und der Film ist ganz okay, der ist auch mit Christian Bale, glaube ich. David Bowie. Aber ja, der war ganz nett, der Film, aber jetzt auch nicht so überragend. Oh, Ray Harryhausen? Ja, stimmt, das wäre nice. Das wäre mega gut, wie er die Modelle gemacht hat und so. Mir fällt mir ein, weil ich letzte Woche beim Fantasy-Filmfest war. Also hat jetzt nichts mit Biopics zu tun. Das ist nur eine kleine Anekdote. Da ist ein Typ auf die Bühne, keine Ahnung, wer das war, irgendein Verantwortlicher. Und er hat halt erzählt, so, ja, vielen Dank, dass ihr da seid beim Fantasy-Filmfest, dies, das. Und er hat halt erzählt, dass das erste Mal, als es in Berlin war, hatten sie Peter Jackson und Ray Harryhausen als teilnehmende Regisseure da. Mhm, oder Ray Harryhausen als Beteiligten. Mhm. Und es waren halt die großen Stars damals. Peter Jackson kannte damals noch keiner. Mhm. Und hat dann, wie heißt dieser abgefuckte Film von dem? Braindead? Braindead. Achso. Da haben sie halt Braindead gezeigt. Ray Harryhausen saß da. Warte. Braindead oder Meet the Feebles? Nee, war Braindead. Braindead, okay. Und in denen haben sie halt damals gesagt, Ray Harryhausen dachte, was soll das hier, warum wurde er jetzt eingeladen? Haben sie zitiert oder so, was er gesagt hat dazu? Nee, der meinte, er fand das nicht scheiße. Geil. Aber Peter Jackson, weiß ich zumindest, dass er in Ray Harryhausen, also dass er auf jeden Fall mit den Filmen groß geworden ist und auch so Knetfilme gemacht hat als Kind. Super. Ja, Peter Jackson? Peter Jackson, ja, der hat irgendwie Knetfilme gemacht als Jugendlicher. Hat er nicht auch Stop-Motion gemacht? Ja. Und auch Kriegsfilme, glaube ich, hat er relativ viele gedreht, so in seinem Garten und so ein Kram. Hm. Ich glaube, zwei Biografien von dem Mann zu Hause rumliegen. Ja, ich weiß auch, dass dieser Benicio, wie heißt der noch? Del Toro. Dass der ein großer Harryhausen-Fan ist. Also so, was die Monster angeht und so. Ja, so vom Monster-Design. Ja, fand ich auch ganz lustig. Soll nicht auch ein Biopic über H.R. Giger rauskommen? Bei wem? Giga. Den Alien-Zeichner. wüsste ich noch nichts von. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. Demnächst kommt jedenfalls ein Biopic über, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Flüchtlingsschwimmerin bei Olympia, die in Berlin bei Spandau trainieren darf. Okay. Und, ein deutscher Film? Wahrscheinlich. Die das Boot an Land gezogen, geschwommen hat. Die alleine mit den 70 Insassen. Ja, die es alleine geschoben hat und rausgetragen hat. Wie viele Muskeln hat die? Und das ist einfach ein Mädchen, die gut schwimmen kann. Und die hat wahrscheinlich auch Schlimmes erlebt, aber die hat so ein Marketing hinter sich, dass es einfach widerlich ist. Ja, ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also da kommt auf jeden Fall, soll ein Film in Planung sein. Ich würde gern... Ich weiß eigentlich nicht so viel über den Menschen, aber ich würde gerne viel wissen und ich würde gerne ein Biopic über Bill Gates noch sehen, wenn es geht. Und eins über Trump. Über Trump wäre ganz schick, ja. Tatsächlich, obwohl da gibt es eigentlich auch so viele. Das kommt doch garantiert, wenn er Präsident wird. Aber das kann ich mir vorstellen, ja. Und wer soll dann Trump spielen? Anthony Hopkins. Sein Sohn. Ja. Ich weiß auch nicht, ich weiß bei berühmten Persönlichkeiten erst nach so einem Film, dass sie interessant sind. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein Film über George Clooney ist spannend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Film spannend wäre. Nee, glaube ich auch nicht. Der in seinem Leben, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas Tolles erlebt hat, außer seine Filme. Ein Film über Keanu Reeves. Oh, das wäre super. Auch wie er dick geworden ist und wie er den wieder abgenommen hat. Und das Finale ist, wie er da traurig auf der Bank sitzt und sein Burger isst. Oder über Nicolas Cage. Ach, ja, das war richtig gut. So eine Komödie, wie er immer von einem Set zum anderen rennen muss, um Filme zu drehen. Ja, dann können wir jetzt ja mal, keine Ahnung, kriegt ihr eine Top 5 hin? Ich denke nicht. Nee, einfach mal so. Wir sagen einfach nochmal, jeder nochmal drei Filme oder so. Einfach, dass wir nochmal die wichtigsten zusammenkriegen, die wir weiterempfehlen würden, wo wir sagen würden, den muss man unbedingt sehen. Okay. Einfach nochmal raushauen. Ja, dann sage ich jetzt Wolf of Wall Street, Steve Jobs, genau. Und The Walk, weil das die letzten drei sind. Steve Jobs, die genau. Kamen im Kino. Und ich darf ja nichts darüber sagen, aber Florence Foster Jenkins kommt auch demnächst. Kann man vielleicht hin? Kommt er vielleicht ja auch in die drei. Vielleicht ist er relativ weit oben. Ich wenn dieser Podcast 100-mal geklickt wird, dann bricht Stefan sein Schweigen. Und ihr werdet alle hier exklusiv zuerst in Deutschland erfahren, wie dieser Film ist. Und ich werde auf offener Straße von der Embargo-Polizei erschossen. Ich sag dann einfach mal Raging Bull, 127 Hours. Und wie der Wind sich hebt. Dann sage ich nochmal Der letzte König von Schottland. Unbedingt sehen. Was waren da noch? Imitation Game ist auch wirklich gut. Würde ich auch sagen. Und weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Das waren viele. Bei mir wären es denn Gandhi, Amadeus, Goyas Geister und Frieda. Das kann ich Achso, gesagt. Und und Ray. Ray fand ich noch ganz gut. Was hast du zu Film gesagt? Dann sind wir alle unterschiedliche Filme gesagt. Ja. Oh, war ja. Nee, Steve Jobs hätte ich. Nee, ich hätte auch sonst gesagt. Auch Jobs gesagt, aber. Es ging ja bloß darum, dass wir nochmal so die wichtigsten für alle, die bis hierhin durchgehalten haben und wieder, nachdem wir da 100 Filme genannt haben, nicht mehr wissen, okay, was soll man jetzt eigentlich gucken. Aber ich finde, wir haben, glaube ich, echt relativ viele genannt. Ja. Den kann man nicht sagen. Gut, wir haben solche Biopics wie Herr der Ringe vergessen. Mhm. Also, Alien. Sind wir immer mal. Oder Alien. Ein Biopic über Alien wäre nicht schlecht. Über was? Hä? Über das Alien. Über das Alien. Na gut, ich glaube, wir können es jetzt hier packen, oder? Ja. Dann verabschieden wir uns hiermit von diesem perfekt durchgeplanten Podcast. Aber ich finde, es hat eine Menge Charme. Ich sage wieder schon reingehauen. Ja. Tada. Okay. Tschüss.